So ein Feld erleichtert es den Bauern, es zu bestellen, bedeutet aber, dass er immer nur dasselbe auf den Teller bekommt. Ein Reisbauer isst zum Frühstück Reis, zum Mittag Reis und abends Reis. Und wenn eine Krankheit die Reispflanzen befällt und die Ernte vernichtet, dann isst er nichts. Solche Katastrophen gab es ziemlich häufig in der Geschichte und deshalb waren Bauern oft hungrig. Jäger und Sammler waren vor so einem Unglück besser geschützt. Wenn eine Krankheit alle Wildzwiebeln oder Kaninchen in ihrem Gebiet dahinraffte, dann war das zwar hart, aber man konnte zum Glück noch andere leckere Sachen sammeln und jagen. Dieses Jahr kein gegrilltes Kaninchen an Wildzwiebelsoße? Okay, na gut, dann gibt's eben Fischfilet und frische Beeren. Aber die Jäger und Sammler waren nicht nur wegen ihrer vielseitigen Ernährung so gesund. Es gab in der Steinzeit auch viel weniger ansteckende Krankheiten. Die meisten unserer heutigen Infektionskrankheiten, wie Windpocken, Grippe oder Masern, haben sich irgendwann von der Tierwelt auf den Menschen übertragen. Die Grippe kam von Hühnern, Enten oder anderen Vögeln. Tuberkulose, Masern und Milzbrand von Nutztieren wie Kühen und Ziegen. Die große Coronavirus-Pandemie geht vermutlich auf Fledermäuse zurück. Weil wir heutzutage dicht an dicht in großen Städten leben, kann sich ein neuartiges Virus, das sich ein einzelner Mensch von einem Huhn oder einem anderen Tier einfängt, rasend schnell über den ganzen Globus ausbreiten. Die Jäger und Sammler hatten dagegen kaum Kontakt zu Tieren. Zwar jagten sie Tiere, aber sie hielten und züchteten sie nicht und verkauften sie auch nicht auf Märkten. Niemand besaß einen Hühnerstall oder eine Ziegenherde. Und da Jäger und Sammler in kleinen Gruppen lebten, die mal hierhin, mal dorthin zogen, hatte ein Kranker kaum Möglichkeit, viele andere Menschen anzustecken. Das klingt jetzt so, als wäre die Steinzeit das reinste Paradies gewesen. Stell dir mal vor, du bekämst eine Reise mit einer Zeitmaschine geschenkt. Würdest du den Timer auf Steinzeit stellen? Es gibt bestimmt genug Leute, die mit Vergnügen zusteigen würden. Leute, die von der Zeit träumen, als wir noch friedlich durch die Natur streiften, als zur Schule gehen bedeutete, mit Pfeil und Bogen herumzuschießen, als der Arbeitstag komplett im Wald stattfand. Aber bevor du den Startknopf drückst und dich einer Gruppe von Jägern und Sammlern anschließt, sollten wir uns lieber noch die Schattenseiten ihres Lebens ansehen. Denn natürlich war auch in der Steinzeit nicht alles rosig.